Der Teufel ängstigt Freiberg, einen Bergmann. Es geschah im Jahre 1609, dass ein Bergmann, der ansonsten wegen seines stillen und guten Lebenswandels oft gelobt wurde, in der Fastnachtzeche von einem anderen zur Üppigkeit und etlichen leichten Reden über Gott und göttliche Dinge verleitet wurde. Unter anderem meinte er, dass er schon genug gute Gesellen in der Hölle antreffen würde, falls er einmal dahin käme. Diesem Bergmann ist nun eines Abends auf dem Heimwege der Teufel in schrecklicher Gestalt erschienen. Dieser hat ihm gedroht und gesagt, dass, wenn er erst rechte Macht über ihn hätte, er ihn an den Ort führen würde, wo er seine guten Gesellen fände. Der Teufel ist auch lange Zeit neben dem Bergmann in die Grube mit eingefahren und aus derselben wieder mit ausgefahren, sodass der Bergmann nirgends mehr Ruhe fand. Endlich suchte er Trost bei seinem Beichtvater, nahm das heilige Abendmahl, mied böse Gesellschaft und begann wieder ein gottesfürchtiges Leben. Daraufhin hat sich der Teufel nicht wieder bei ihm sehen lassen.